каких областях науки Рудольф Штайнер стал всемирно известным? Рудольф Штайнер, 1861 bis 1925. Zunächst als Goethe-Forscher, Philosoph, Schriftsteller und Literaturkritiker in Fachkreisen geschätzt, später als Begründer der Anthroposophie, Schulgründer, Künstler und Sozialreformer weltweit bekannt geworden, hat Steiner, zumeist quer zu den Denkgewohnheiten seiner Zeit, immer wieder Bestehendes auf den Kopf und Zukünftiges auf die Beine gestellt. Sein Lebensgang ist erfüllt von innerer Dynamik und zeigt eine beispiellose Schaffenskraft. Mit äußerster Intensität arbeitete er im Zeitalter des Materialismus für eine Weltanschauung, in der der Zusammenhang von Mensch und Kosmos wieder neu in den Mittelpunkt des Bewusstseins gerückt wurde. Heute gilt er als einer der einflussreichsten und zugleich umstrittensten Reformer des 20. Jahrhunderts. Seine Innovationen prägen den Mainstream des 21. Jahrhunderts mit und tragen unerschöpftes Potenzial für die großen Gestaltungsfragen der Zukunft in sich.